Der südkoreanischen Internetzeitung Jazu Shibo zufolge fanden in mehreren Gebieten der USA die Gedenkveranstaltungen der USA-Koreaner zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni statt. Auf einer Gedenkfeier, die am 11. Juni in New York stattfand, wurde die gemeinsame Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni verlesen und gab es dann die Reden. Die Redner betonten, dass das Heimatland gemäß der Idee durch unsere Nation selbst, Hauptgeist der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, selbstständig und friedlich wieder zu vereinigen sei und äußerten den Willen dazu, einen energischen Kampf dafür zu führen, die zweite Ära der Landesvereinigung vom 15. Juni einzuleiten. Auch an den anderen Orten der USA gab es Gedenkveranstaltungen einschließlich der Vorträge.